So, jetzt gehen wir in die nächste Runde, in die Runde, wo es um das Milieu und die basische Ernährung, aber auch die basische Zahnpflege geht. Also das ist eigentlich das Zauberwort, wenn man gerne langfristig etwas verändern möchte. Wir müssen einmal grundsätzlich wissen, dass ja die heutige Ernährungsweise sehr übersäuernd ist. Die Ernährungsweise mit Fertigprodukten aus Tüten hergestellte Soßen oder sowas wie Ketchup aus der Flasche, aber auch Mikrowellenmahlzeiten, vorgefertigte Pulver, auch wenn draufsteht, gesundheitsförderlich oder sehr gesund. Verschiedenste Müslis werden als sehr vollwertig angeboten, sind aber wirklich eine Katastrophe, weil sie viel, viel Zucker enthalten und die Werbung sie sozusagen anpreist als etwas Gesundes, was aber ganz und gar nicht der Fall ist. Also heutzutage muss man sich einfach sehr gut auskennen, um eben nicht auf die vielfältigen Werbeaussagen reinzufallen. Das Problem ist, dass die meisten Ärzte und Zahnärzte sowieso keine Ahnung von Ernährung haben und auch keine Ahnung von zahngesunder Ernährung. Das muss ich leider so sagen. Aber ich weiß es, weil ich selber dieses Studium durchlaufen habe und meine Kollegen kenne. Das Problem, wenn ein Zahnarzt sagt, essen Sie weniger Süßes. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Denn was ist denn schon Süßes? Nur der weiße Zucker, den man sich in den Kaffee macht, oder die Süßigkeit, also aus der Tüte wie Gummibärchen, Lakritz oder sonstiges. Süß ist alles, was Zucker enthält. Und zwar jede Form von Zucker. Besser gesagt, jede Form isolierten Zuckers ist eigentlich das Dramatischste. Wobei eben auch, was ich vorhin schon sagte, bei Obst müssen wir auch gucken, dass wir nicht zu viel süßes Obst zu uns nehmen, weil da einfach eine hohe Konzentration heute, ich sage bewusst heute, weil die Obstsorten auch dahingehend gezüchtet wurden in den letzten 30 Jahren, dass sie eben einen viel höheren Fructoseanteil haben als noch ursprünglich. Das heißt, will man dem aus dem Weg gehen, muss man eigentlich alte Sorten kaufen. Also alte Sorten Äpfel, die gibt es aus den neuen Bundesländern. Da kann man die beziehen, auch über Online-Vertriebe. Also man muss sehr bewusst durch die Gegend gehen. Und das ist etwas, was ich eben auch nicht nur in einem Coaching hier Ihnen beibringen kann. Das sind eben die Dinge, die ich in Seminaren eben dann auch weitergebe, weil es gibt einfach so viel zu sagen und so viel zu lernen, dass man das eben auch manchmal nicht nur in einem Seminar, sondern in mehreren einfach bearbeiten muss, damit man in der Fülle des Angebots sich oder in diesem Dschungel auskennt. Ich habe auch dieses Buch Zauberhafte Rezepte für gesunde Zähne. Da steht schon sehr viel Content drin zu dieser Art von Ernährung und worauf man achten muss. Und es sind halt ganz viele Rezepte drin, die man im Tagesablauf ganz einfach umsetzen kann. Ja. Das nur noch nebenbei als Info. Es geht vielmehr darum, dass wir diese ganzen Fallen entdecken und analysieren. Also in allem fertig gemischten ist im Grunde Zucker drin, auch in den Dingen, die eigentlich herb oder sauer oder bitter oder scharf oder sonst wie erscheinen, weil die Industrie weiß, dass Zucker abhängig macht und die Leute wieder zu Käufern macht. Ja? Aber nicht nur Zucker oder weißer Zucker ist gefährlich, sondern jede Art von Zucker. Und es ist leider in der Werbung so, dass sie kommuniziert, als sei Traubenzucker gesund fürs Gehirn und deshalb weniger gefährlich. Fructose ist Fruchtzucker, ist auch total gesund, weil man kann es ja den Diabetikern geben. Ja, also da werden solche Dinge verknüpft und beim Verbraucher kommt es an, ach, das ist ja die gesündere Variante. Ja, aber für die Kariesbakterien ist es egal, welcher Zucker es ist. Sie verstoffwechseln alle Zucker. Sie verstoffwechseln auch den Milchzucker aus der Muttermilch. Ja, deshalb gibt es so viele Kariesfälle bei kleinen Kindern, die voll gestillt werden. Ist auch ein großes Problem in der heutigen Zeit. Ja? Das heißt, wir müssen ganz genau aufpassen, was wir zu uns nehmen. Das bedeutet, Punkt A, den Zucker, den wir hinzufügen, reduzieren oder ersetzen gegen eine natürliche Alternative. Das schreibe ich alles in diesen Büchern, wie das geht. Ja? Stevia zu erwähnen, aber die gesunde Variante gibt es auch. Viele fallen bei Stevia. Bei Xylit muss man auch genau aufpassen, welchen, den Bioxylit. Aber den kann man 1:1 ersetzen gegen Zucker, weil er sich genauso verhält beim Backen und Kochen. Ja, also das ist eigentlich sehr einfach. Und Xylit hat den Vorteil, dass es Kariesbakterien reduziert, aber nicht nur das. Auch das gesamte Milieu im Mund, und darum geht es ja auch bei Zahnfleischerkrankungen, verbessert, ja, dass sich eben Belege eben nicht mehr so leicht anlagern. Also so ein Bild, was wir bei Ihnen im Mund sehen, kann durchaus durch eine regelmäßige Xylitgabe sich schon deutlich verändern. Ja, oder wenn Zucker in Obst, dann bitte in der ganzen Frucht und nicht die Frucht so zerkleinern, dass die Schale weg ist und das Innere, dann isoliert man wieder viele wichtige Teile, die für die Verstoffwechselung wichtig wären oder für die Verdauung. Und da sind Enzyme in manchen Bereichen, die wir dann wegschneiden, wenn wir meinen, dass wir eben Obst schälen müssten. Also insofern, da gibt es viel zu beachten. Beerenobst, was ich vorhin schon sagte, ist generell sehr, sehr, sehr, sehr gut. Also das ist eine sehr gesunde Variante, Zucker zu sich zu nehmen. Trockenfrüchte bitte unbedingt meiden, weil die extrem hochkonzentriert Zucker enthalten. Ja, aber wie gesagt, auch wenn es geht, keine Fertigprodukte mehr zu sich nehmen. Ja? Das Problem ist, wenn man essen geht in Restaurants, die meisten Restaurants nutzen fertig Soßen, fertig Pulver, um Soßen schnell anzurühren. Die wenigsten Restaurants, es sei denn, es sind wirklich Gourmet-Tempel, kochen noch eine Soße aus Knochen oder aus Gemüse oder ja, den Originalzutaten. Das gibt es fast gar nicht mehr. Das heißt, auch wenn man essen geht, läuft man Gefahr, dass man eben Zucker zu sich nimmt. Das muss man einfach wissen, um dann zu wissen, wie steuere ich da entgegen, wenn ich mal essen gehe. Weil man kann ja nicht verhindern, dass man essen geht. Aber man muss einfach wissen, da könnte jetzt Zucker drin sein. Und dann muss ich einfach dagegen steuern, damit mein pH-Wert in der Mundhöhle wieder basisch wird, damit das Milieu wieder besser wird, damit die Keime, die dort nicht hingehören, sich nicht ansiedeln. Darüber saniert man auch seinen Darm, weil Darm und Mundflora eng miteinander verknüpft sind und Zahnfleischerkrankungen deuten immer auf einen kranken Darm hin. Also das bedeutet, aber wenn man eine Darmsanierung macht, kann man auf die Mundflora oder Speichelflora einwirken, aber umgekehrt auch. Man kann über eine Sanierung des Milieus in der Mundhöhle auch positiv auf die Darmflora einwirken. Also es gehört alles zusammen. Über eine basische Frischkosternährung, wie ich sie nenne, wie sie auch in meinem Rezeptbuch drin ist, kann man eben, wenn man das regelmäßig macht und seine Ernährung so umstellt, kann man langfristig eben ja, den Darm wieder ins Lot bringen, aber auch die Mundflora. In Ihrem Fall würde ich aber zusätzlich noch etwas machen, damit der Speichel schneller basisch wird, nämlich das basische Zahnpulver verwenden. Ja, entweder mischen Sie sich das selber, wie in den Rezeptbüchern enthalten, oder Sie kaufen sich das Zahnpulver, was ich ich habe mehrere mit der Firma Lebenskraft Pur entwickelt. Ich kann Ihnen die Links dann auch mitschicken. Und zwar gibt es jetzt aktuell zwei ganz neue Pulver. Eines für die Zahnschmelzgesundheit und eines für die Zahnfleischgesundheit. Eins für morgens, eins für abends. Wenn Sie beide nutzen, einmal morgens, einmal abends, haben Sie ein sehr gutes Backup für Remineralisation von bestehenden Defekten, zum Beispiel den freiliegenden Zahnhälsen, die Sie haben. Sie werden auch feststellen, dass die dunklen Verfärbungen mit diesem Zahnpulver auch deutlich heller werden. Wichtig ist natürlich, dass Sie dennoch etwas an der Ernährung verändern, denn es muss immer alles sozusagen verändert werden. Nur etwas ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, und in Zahnpulver fürs Zahnfleisch, für den Abend, da sind Substanzen drin enthalten, die das Zahnfleisch straffer machen, die Kollagenfasern wieder generieren, die wichtig sind, damit zum Beispiel auch der Zahnfleischrückgang ein Stückchen wieder sich rückbilden kann. Das geht nämlich. Das geht aber nicht, wenn wir an der Stelle ein toxisches Material haben, was zelltoxisch ist und den Aufbau zarter, junger Fasern und Zellgebilde verhindert. Das ist das, was ich vorhin sagte. Man muss immer aufpassen und wissen, was ist das langfristige Ziel? Will ich regenerieren, was durchaus länger dauern kann und mehr Aufwand von mir bedarf? Dann muss ich aufpassen, dass ich den Weg zurück nicht verbaue. Und wenn, wie ich im ersten Teil ja gesagt habe, es tatsächlich keine Karies ist, sondern eine Pigmentierung des freiliegenden Zahnhalses, was durchaus weggehen kann, auch wenn man eben eine entsprechende Zahnpflege betreibt, darüber kann das Zahnfleisch wieder hochwachsen. Aber über eine Zahnfüllung, die bis dorthin geht, eben nicht, dann bleibt das Zahnfleisch einfach unten. Ja? Also da würde ich Ihnen dringendst hinraten, morgens das Zahnpulver für den Schmelz, abends das fürs Zahnfleisch und zusätzlich würde ich unbedingt ozonisiertes Olivenöl als Mundspülung verwenden. Das hilft sehr schnell, das Mundmilieu zu verändern. Ja? Es ist keimtötend, antibakteriell, aber eben auf die pathogenen und nicht auf die guten Bakterien, die wir brauchen für die Ernährung, für die Verdauung, weil, wie ich vorhin sagte, unsere Mundflora ist wichtig auch für eine intakte Darmflora. Und wenn wir im Mund alles mit solchen scharfen Spüllösungen wie Chlorhexidin oder Listerine oder was es alles gibt, zerstören, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass unser Darm kaputt ist und darüber natürlich dann wieder eine Bereitschaft für Parodontitis besteht, ja? Weil das alles miteinander zusammenhängt. Also, das würde ich dringendst empfehlen. Die Umstellung auf basische Zahnpflege, um das Mundmilieu zu verändern, den pH-Wert wieder ins Optimale in den optimalen Bereich zu bringen, zwischen 7 und 7,4, denn nur in diesem Bereich kann er remineralisieren, Säuren puffern, seine immunologische Schutzfunktion aufrechterhalten, was auch bei Zahnfleischentzündungen und Rückgang auch eine Rolle spielt natürlich. Ja, alles ganz wichtige Dinge, die unser Speichel zur Verfügung stellt, nur wenn wir das Programm eben zerstören aufgrund unserer ja, sauren Zahnpflege, was mit herkömmlicher Zahnpasta und mit herkömmlichen Zahnspülmitteln, die auch viel Alkohol enthalten in der Regel, da zerstören wir einfach diese Funktionen, die unser Speichel hat. Ja? Also auch da ganz wichtig, konsequent und regelmäßig umzustellen. Ja? Und dann werden Sie auf Dauer merken, dass dann weniger Belag kommt und dann kann man auch durchaus reduzieren mit dem Fädeln, also mit der Zahnseide. Aber solange Belege da sind, muss Zahnseide eigentlich täglich gemacht werden und manchmal eben zweimal am Tag sogar. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Also basische Frischkost bedeutet frisch kochen, frisch essen. Statt eines Puddings einen Apfel, eine Schale Erdbeeren, eine Schale Himbeeren, eine Schale Brombeeren, Blaubeeren, Heidelbeeren, was auch immer essen. Ja? Versuchen da umzustellen. Statt Schokolade zwischendurch einen Apfel mal essen. Am Anfang kann man durchaus auch mal eine Banane noch essen, ja? Weil es anfangs schwierig ist, ja? Wenn man gewöhnt ist an viel Zucker. Ein Smoothie ist auch gut, auch mal ein süßer Smoothie, in den man dann aber wieder grüne Anteile hineinmischt, also Banane und dann aber einen Löffel Chlorella-Pulver oder Banane und einen Löffel Alkalisierer Grassaftpulver hineingeben, um den Zucker, also die Säure zu reduzieren und gleichzeitig Chlorophyll anzubieten, weil Chlorophyll, das Grün aus der Pflanze, ist vom chemischen Aufbau fast identisch mit unserem Hämoglobin und transportiert Sauerstoff in die Zellen. Das heißt, Sauerstoff ist in der Hinsicht wichtig, weil die Bakterien unserer Mundhöhle, die Pathogenen, in der Regel keinen Sauerstoff mögen. Sobald wir Sauerstoff hineinbringen, wie auch mit dem ozonisierten Olivenöl, verschwinden viele der bösen, in Anführungszeichen, Bakterien. Und deshalb ist eine weitere gute Empfehlung für Ihre Gesundheit, für die basische Ernährung, entweder sich Chlorella-Pulver oder Chlorella-Tabs oder eben Alkalisierer grünes Grassaftpulver zu besorgen. Kann ich Ihnen alles als Links unten reingeben. Und das immer mal ein Löffelchen in ein Smoothie hineingeben und trinken. Da schmeckt man das Chlorophyll nicht so sehr, wenn man es mischt. Und das hat aber dennoch, kommt es an und kann dem gesamten Körper gut tun. Ich habe gerade eine kariesfreie Challenge gehabt im März. Da waren ein Ehepaar über 70 Jahre alt, die Jahrzehnte mit Medikamenten vollgestopft wurden. Die haben diese Art der Ernährung eine Woche mit mir gemacht und sie konnte schon auf eben die Blutdrucktabletten fast verzichten, weil sich dramatisch der Blutdruck verbessert hat. Er hatte auf einmal eine gute Verdauung, obwohl er seit Jahrzehnten beim Arzt ist und nicht weiß, wie er eben permanente Durchfälle in den Griff bekommt, und hat zum ersten Mal durch diese Art der Ernährung, und mehr haben wir nicht gemacht, wir haben keine Medikamente gegeben, nur die Ernährung konsequent verändert, hat zum ersten Mal seit 30 Jahren einen festen Stuhlgang gehabt. Also das nur als Tipp, was eben die richtige Ernährung nicht nur mit den Zähnen macht, sondern mit dem ganzen Körper, denn es hängt ja alles zusammen. Ne? Mundhöhle und Darm ist ein Rohr, gehört alles zusammen. Und dann verändert sich das Immunsystem, dann verändern sich viele Dinge, die letztlich auch wieder dazu führen, dass im Mund Dinge heilen und gesund werden. Ja? Und in der nächsten Aufnahme möchte ich dann gerne nochmal eingehen auf die anderen Aspekte, die dahinter stehen können.